Tja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Flucht. Seid ihr zurzeit auf der Flucht? Vor irgendwem, vor irgendetwas? Oder wart ihr mal auf der Flucht? Wart ihr mal auf der Flucht wegen einer Straftat? Auf der Flucht vielleicht vor euch selbst, auf der Flucht vor der Wahrheit, auf der Flucht vielleicht vor einem Ex-Partner, was auch immer. Das Thema ist sehr weit gefächert. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über das Thema Flucht, 0130 2911, die Telefonnummer, die Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse, die lautet 1live zusammenschreiben @.wdr.de. 1live@wdr.de. Thema Flucht, erster Anrufer heute Nacht, das ist der oder die Alex, 27 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen, Domian. Ein Mann. Alex. Ein Mann, ja, ein Mann. Zum Thema, Alex. Also, es geht darum, dass ich 1992 von der jugoslawischen Armee abgehauen bin. Mhm. Erzähl mal die Zusammenhänge. Wie kam es dazu? Das war so, dass ich, wie soll ich jetzt anfangen, also ich bin total aufgeregt. Es macht überhaupt gar nichts. Mhm. Also du warst oder bist Jugoslawe? Ich bin Jugoslawe. Ja, und bist eingezogen worden zum Militärdienst? Genau. Und ja. Bist auch in den Krieg verstrickt gewesen? Ja, ja. Ja. Wie kam es denn dann dazu, zu der Entscheidung, dass du abhauen wolltest? Ja, es ging einfach um mein Leben. Also erstmal so, ich war erst knapp, also es war so zwischen 6 und 7 Wochen war ich in der Grundausbildung. Mhm. In Serbien. In Serbien, ja. Genau, und da ist der erste Aufstand in Slowenien schon passiert. Ja. Dass die Bewegung schon da, dass sie die jugoslawischen Kasernen angegriffen haben. Mhm. Und dass mir dann, wie sagt man auf Deutsch, wir sind dann nach Zagreb stationiert worden. Mhm. Da war die Grundausbildung nicht ganz fertig. Das musste halt so sein. Mhm. Ja, und da war ich auch erst... Bist du mit dem Krieg schon direkt dann konfrontiert worden? Das war ja dann noch in der Anfangsphase, ne? Das war noch in der Anfangsphase, mhm. Ja. Das war noch in der Anfangsphase. Mhm. Dann sind wir Flughafen gekommen, mhm. Militärflughafen. Mhm. Und auf einmal habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. In Serbien war alles Ruhe. Wir haben immer über Fernsehen gesehen und so, dass die Kasernen angegriffen werden. Mhm. Und und in Kroatien hat auch schon alles angefangen. Überall die Sandsäcke. Ist dir da richtig klar geworden, was dir eventuell bevorsteht? Jein. Also ich habe mich wirklich im falschen Film gefühlt. Mhm. Es ging durch den ganzen Körper. Mhm. Ja. War das so, kann man das so verstehen, dass dich da schon die Todesangst gepackt hat, dass du dir vorgestellt hast, du könntest da richtig mit involviert werden in die Kriegswirren und dass es da wirklich um dein Leben geht? Genau. Also ich habe auch nur Krieg gekannt von Rambo-Filmen. Mm, mm. Erst habe ich drüber gelacht, aus meiner Verzweiflung. So, da konnte damals ja noch keiner ahnen, wie schlimm dieser Krieg wird, der sich dann ja jahrelang hingezogen hat. Ja. Wie hast du das dann bewerkstelligt? Das ist doch nicht so einfach, zu fliehen, Fahnenflucht zu begehen, aus einer Armee auszureißen. Ja, das ist, ja, wie soll ich sagen, Domian, dann sind wir in die Kaserne, da wo wir stationiert sind, mm. bisschen weg von der Stadt. Mm. Ja, und da waren wir erstmal so 3 bis 4 Monate. Mhm. Ja, und der erste Monat war erstmal einigermaßen Waffenruhe. Mhm. Das ist immer schlimmer geworden. Immer mhm. schlimmer, immer schlimmer. Du bist dann abgehauen. Wie hast du das genau gemacht? Wie soll ich sagen, das war in der Kaserne. Mhm. Und wir waren im Graben, mhm. in der Nähe vom Zaun. Mhm. Da war erstmal so... Am Stück kann ich jetzt kurz vor der Flucht am Stück 5 Tage Angriff. Mhm. 5 Tage. Mhm. Und dann war auf einmal irgendwelche politische Unterschreibung, dass jetzt erstmal Waffenstillstand mhm. ist und so weiter und so fort. Und da haben die ganzen Soldaten sich erstmal gesammelt. Mhm. Alex, wie bist du dann abgehauen? Hast du dich einfach in ein Auto gesetzt und bist weggefahren? Und Nein. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Also, die Kaserne war sehr abgelegen mhm. und hinterm Zaun ein ganz, ganz, ganz großes Maisfeld. Man mhm. konnte überhaupt nichts sehen von der Kaserne, mhm. was außerhalb ist. Du bist also in das Maisfeld rein? Über den Zaun, mhm. über den Zaun, mhm. mit einem Kumpel zusammen, mhm, über den Zaun und dann Maisfeld ganz durch, mhm, ganz durchgelaufen. Wohin dann? Total planlos. Mhm. Also total planlos, total orientierungslos. Welche Strafe stand bei euch auf Fahnenflucht? Weißt du das noch? Welche Strafe? Ja. Also wenn sie euch gepackt hätten, was wäre dir, was hätte dir gedroht? Ja, das, Erschießung. Also Todesstrafe. Todesstrafe, mhm, ja. Ihr habt euch dann durch das Maisfeld geschlagen und wie ging es dann weiter? Ja, und dann sind wir einfach paranoia-mäßig einfach durchgerannt. Dass, wir waren erstmal froh, dass uns keiner gesehen hat, weil wir haben, mhm, die Situation ausgenutzt, dass die erstmal sich gewaschen haben, mhm, Patronen geholt und, mhm, alles drum und dran. Hat man, weißt du, ob man euch gesucht hat, gezielt gesucht hat? Später habe ich rausgekriegt, ja, durch, mhm, das jugoslawische Konsulat. Ja, wo bist du oder wo seid ihr? Du hast gesagt, du warst mit einem Kumpel dann unterwegs. Wo seid ihr letztendlich dann gelandet? Wo seid ihr hingekommen? Wir sind in kroatische Hände gekommen. Heißt das Gefangenschaft? Gefangenschaft, ja. Wie lange warst du in Gefangenschaft? 3 Wochen. Wie bist du da behandelt worden? Ich als junger Soldat einigermaßen korrekt. Also, mhm, wir sind nicht geschlagen worden, wir, mhm, haben zu essen gekriegt. Haben die mitbekommen, dass ihr abgehauen seid von der Armee? Ja. Das wussten die. Mhm. Das wussten die Dominion, ja. Die paar Wochen waren dann rum und was ist dann mit ihr passiert? Ja, dann bin ich nochmal geflüchtet. Aus der Gefangenschaft? Aus der Gefangenschaft. Mhm. Und wohin dann? Dann bin ich nach Slowenien, mhm, und dann von Slowenien nach Deutschland. Aber das hat alles 8 Tage gedauert. Mhm. Also hast du eine richtige Odyssee dahinter dir? Ja, ja, das war Horror. Das kann ich mir vorstellen. Oh. Wie hast du es geschafft, aus der Gefangenschaft rauszukommen? Ja, das war auch, das war halt so, dass, das war auch, wir waren in Gefangenschaft in einer ehemaligen jugoslawischen Kaserne. Mhm. Das haben die halt überfallen, haben die, mhm, halt in ihre Hand genommen, die kroatischen Söldner, mhm, in der Zeit. Ja. Und da war halt auch ein Luftangriff, mhm, von unserer Armee halt, mhm, jugoslawischen Armee. Mhm. Und dann sind wir halt drüber geflogen, mhm, ja, und in dem Moment sind die ganzen Wachen, sind runter in den Keller, so, alle runter. Und da habt ihr die Gunst der Stunde quasi genutzt und, genau, seid abgehauen. Genau, entweder oder. Wie bewertest du denn heute, du lebst heute in Deutschland? Ja, ich bin auch hier aufgewachsen. Du bist ja aufgewachsen? Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und warst dann trotzdem in eingezogen damals? Ja, ja, ja, ja. Wie bewertest du heute im Nachhinein diese Flucht? Wie ich die bewerte? Mhm. Inwiefern, wie meinst du das? Ich meine es so, ist es für dich völlig klar, dass du sagst, ich habe das Richtige getan, ich konnte gar nichts Besseres machen? Ich habe mein Leben gerettet. Ja. Ich habe mein Leben, ja, gerettet, ich konnte nichts Besseres tun. Gab es denn von Seiten der Landsleute doch Naserümpfen, dass die gesagt haben, das macht man nicht, die anderen halten ihr Leib und Leben hin für, genau, für die Sache? Bist du da, hast du da schlechte Kommentare abbekommen von den Leuten? Auf jeden Fall, ja, ja. Von, mhm, den Freunden, von meinem Vater, obwohl er mich von der Grenze abgeholt hat, mhm, aber in dem Moment, der er mich abgeholt hat, hat er mich total fertig gemacht. Bist du blöd oder was? Ach, dein eigener Vater sogar? Mein eigener, mhm, Vater. Ist es denn heute in der Familie akzeptiert oder spricht man da gar nicht so drüber, über dieses Thema? Ja, eigentlich, ich habe auch keinen Kontakt mehr mit meiner Familie. Mhm. Ich habe auch keinen Kontakt, mhm, mehr mit meiner Familie. Aber es ist schon sehr scharf kritisiert worden, mhm, also, als Verräter und so weiter. Ich kann dir nur sagen, du hast das einzig Richtige gemacht, was man tun kann. Und hätten es bloß alle Leute getan, alle Soldaten getan, mhm, dann wäre nicht so sehr viel Unheil und Unglück entstanden, mhm, in diesem Krieg, durch diesen Krieg. Danke für deinen Anruf und danke, dass du das erzählt hast. Alles Gute, Alex. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Herzlich willkommen, Sunny, oder? Ja, Sunny, ne? 28. Ja, guten Abend, Domian. Ja, guten Abend, guten Morgen. Ja, guten Thema, Morgen. Thema Flucht. Ja, Thema Flucht. Also für mich wird das ganz aktuell werden, weil ich spätestens in 14 Tagen flüchten muss. Du musst flüchten? Ja, und zwar mit meiner Tochter, mit meiner 6-jährigen Tochter. Mit deiner was? Wie alt? Mit meiner 6-jährigen Tochter. 6-jährigen Tochter. Warum musst du flüchten? Also es liegt schon etwas länger zurück. Ich habe 1989 meinen Ex-Mann geheiratet. Sunny, geh bitte ganz nah ans Telefon. Ich verstehe dich nicht so ganz gut. Also ich habe 1989 meinen Ex-Mann geheiratet. Mhm. Und der ist also jetzt letztes Jahr, August, ist er ins Gefängnis gekommen, mhm, und hat also versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und der hatte also im Oktober Geburtstag und hatte also gebeten, dass ich ihn besuchen kommen sollte, mhm, mit meiner Tochter. Und das habe ich also abgelehnt und habe auch gesagt, er soll mich bitte in Ruhe lassen, weil ich jetzt, wie gesagt, mit jemand anders zusammen bin. Mhm. Ich bin jetzt verlobt. Kurze Zwischenfrage, warum sitzt er im Gefängnis oder saß er im Gefängnis? Er hat Autos aufgeknackt, mhm, und sollte Sozialstunden abarbeiten, hat also auch Bewährung gekriegt, mhm, und das hat er also nicht gemacht. Und warum seid ihr damals auseinandergegangen? Weil er mich also verprügelt hat und mhm, weil er mich damals vergewaltigt hat. Mhm. Und meine Tochter hatte also die letzte Prügelei mitgekriegt und hat also, da habe ich wie gesagt meine Konsequenz gezogen und habe also gesagt, bevor er also mhm, auf meine Tochter losgeht, kann ich viel lieber von ihm. Okay. Er wollte dich jetzt sehen und das Kind? Ja. Und da hast du gesagt, nein, das möchte ich nicht? Nein. Warum willst du, musst du jetzt fliehen? Fliehst du vor ihm? Ja, ich fliehe vor ihm, weil er mich seitdem ständig bedroht. Er kommt jetzt bald aus dem Gefängnis raus? Ja, genau. Ab 1., also zwischen 1. und 5. Februar. Und du hast Angst, dass er wirklich dann zu dir in die Wohnung kommt und dir in irgendeiner Weise dir oder dem Kind sogar ein Leid antut? Ja, nicht nur das. Ich habe auch Angst, dass er meiner Tochter anführt, weil meine Tochter, wie gesagt, geht zur Schule. Mhm. Und er weiß leider, wo sie zur Schule geht. Mhm. Und wie gesagt, der Lehrer und der Schuldirektor weiß auch Bescheid. Aber die können, also meine Tochter natürlich auch nicht jetzt schützen. Mein Gott, wie ist dir denn im Moment zumute? Ich habe Angst, wahnsinnige mhm, Angst. Nicht nur um mich, sondern am allermeisten um mein Kind. Nur ist das so leicht gesagt. Ich fliehe jetzt demnächst mit meinem Kind. Wohin? Was willst du machen? Was für eine Perspektive hast du? Ja, ich habe also, ich bin ja verlobt und ich werde jetzt also in der nächsten Zeit erstmal zu meinem Verlobten ziehen und versuchen, da unterzutauchen. Mhm. Und dein Ex-Mann weiß nicht, wo dieser Verlobte lebt und wohnt? Er weiß wohl, aber das ist eine relativ Großstadt, die möchte ich jetzt auch nicht sagen. Nein, natürlich nicht, natürlich dann nicht. Kann es natürlich sein, dass er also das versuchen wird, aber wie gesagt, ich bin dann wenigstens nicht alleine. Mhm. Also du hast Angst davor, dass er das Kind unter Umständen entführt? Ja, auch. Du hast aber auch Angst, dass er dir richtig was antut, was ja, Schlimmes antut? Ja, er hat es schon getan. Mhm. Eben, du kennst ihn und du stufst ihn auch so ein, dass er das auch dann durchzieht. Ja, weil er hat ja nichts mehr zu verlieren. Wie droht er dir denn? Ja, Anrufe und wie gesagt auch Briefe mhm, und auch durch einen gemeinsamen Bekannten von uns, den er also mal, der ihn mal besucht hat im Gefängnis und mhm, wo er dem auch also auch einen Brief mitgegeben hat und wo auch der Bekannte also mich gewarnt hat und also auch gesagt mhm, hat, ich sollte also so schnell wie möglich versuchen, hier rauszukommen. Hast du dich mit der Polizei in Verbindung mal gesetzt? Ja, aber die machen nichts. Die haben mir also auch vorgeschlagen, ich sollte versuchen umzuziehen mhm, und ich habe gesagt, ja, und was ist jetzt mit meinem Schutz? Mhm. Und dann sagten sie, ja, bevor also nicht irgendwas das alte Lied, passiert, ja, können sie also nicht einschreiten. Ist das Kind schulpflichtig, sagst ja, du? Nun kann man dann folgedessen auch nicht alle 4 Wochen woanders hin nee, gehen und ziehen. Nee. Du musst dann schon irgendwann dir einen Ort aussuchen, wo ihr dann auch perspektivisch eine Weile bleibt, ne? Ja, ich weiß, aber wie gesagt, das wird jetzt erst relativ schwierig werden. Das allererste, was ich jetzt erstmal versuchen muss, ist, dass ich erstmal hier aus meiner Stadt jetzt erstmal rauskomme. Mm-hmm. Hast du, Sunny, Kontakt mal aufgenommen über den Kontakt hinaus mit der Polizei, mit dem Weißen Ring? Nee. Das würde ich dir dringend empfehlen in diesem Fall. Der Weiße Ring ist eine Organisation, eine allgemeinnützige Organisation, die sich genau unter anderem um solche Fälle kümmert, wie du ihn jetzt gerade von dir beschrieben hast. Ja, aber ich habe gedacht, die kümmern sich eigentlich nur um Leute, die so Opfer von Kriminalität geworden sind. Nee, das ist da eben anders. Da kannst du sehr gute Ratschläge bekommen. Ich würde sagen, das solltest du auf jeden Fall mal machen. Das kann nichts schaden. Das kostet auch nichts. Mhm. Wir geben dir gerne die Telefonnummer vom Weißen Ring. Mhm. Dann machen wir das so, dass du gleich von uns nach unserem Gespräch hier angerufen wirst. Du legst jetzt auf und dann wirst du gleich angerufen und du bekommst die Telefonnummer. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Das ist eine schwierige Zeit. Aber vielleicht kannst du auch zusammen mit dem Weißen Ring da vielleicht irgendeine Lösung finden. Ja, und vielen Dank für dein Gespräch und Kompliment für deine Sendung. Ich versuche sie so oft wie möglich zu hören. Ich danke dir vielmals. Okay. Alles Gute, Sani. Leg auf und du wirst zurückgerufen. Ja, mach. Ciao. Ja, danke, tschüss. Samuel, 25 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Hallo Samuel. Oh. Hi. Ja, mein Problem, Problem, ich glaube, es ist nicht so körperlich wie die ersten beiden, sondern mehr so seelisch. Ich ziehe mein Argument zum Thema Flucht mehr seelisch. Mhm. Nun ja, man befindet sich mehr oder weniger vor sich selbst. Also ich befinde mich mehr oder weniger seit langer Zeit vor mir selbst in der Flucht. Bei der Bewältigung von Problemen oder... Vor was genau fliehst du denn vor dir? Was ist das? Ach, vor, vor vielleicht der Situation, vor einem Problem zu stehen, es zu bewältigen zu versuchen, aber es nicht bewältigen zu können. Ich verstehe. Um welches Hauptproblem geht's denn? Naja, also abgesehen von den Flüchten, die man vorher vor sich selbst hat, ist es situativ so, ich bin gelernter Kinderkrankenpfleger und hab mir gedacht, so von wegen, ha, toll, jetzt studierst du Medizin. Mhm. Und hab dann einen Studienplatz in Magdeburg bekommen, im tiefsten Osten. Mhm. Und naja, und dann geht man da hin und ist voller Elan und denkt, neues Leben, neues Glück, und flieht vielleicht in der Situation auch vor dem Gewohnten hier, so, ah, was Neues. Und vielleicht, also mich hat die Situation dort, wo ich zuerst war, etwas erdrückt, und dachte ich mir, ah, erstmal weg. Also das finde ich eigentlich keine Flucht, sondern einen respektablen Neuanfang, wenn man sowas macht und dann auch in eine ganz andere Stadt geht, in eine ganz andere Gegend. Wo ist da Flucht? Verstehe ich nicht. Ja, Flucht ist dann in dem Moment, wo man blind geht, glaube ich. Was heißt das? Blind heißt, man kennt vielleicht die Situation, die auf einen zukommt, aber geht die Situation trotzdem ein, um vielleicht erstmal weg zu sein. Vor was möchtest du denn weg sein? Ja, vor dem Alltag, vor mir selbst, weiß ich nicht. Mir ist das nicht richtig schlüssig, was du sagst, Samuel. Also das sagen ja viele Leute, jeder hat das mal gesagt, ich bin auf der Flucht vor mir selbst und ich laufe da von mir selbst weg. Ja. Aber mir ist das nicht konkret, was du sagst, ich verstehe es nicht richtig. Es ist folgendermaßen, du versuchst etwas zu bewältigen oder zu verarbeiten oder zu was, zu einem Entschluss zu kommen. Mhm. Und du ackerst dran. Du gibst all deine Mühe, all deine Kraft darauf. Mhm. Und im Endeffekt merkst du oder siehst du deine eigene Unvermögen, über deinen eigenen Schatten zu springen. Also gewisse Dinge, die du im Kopf vielleicht entschlossen hast, konsequent durchzuziehen. Ist mir alles zu abstrakt. Sag's doch mal, um was es bei dir konkret geht. Naja, ich habe, abgesehen davon, dass ich fern von zu Hause bin, fliehe ich, das ist jetzt wieder das alte Problem bei dir, ich bin schwul. Aha. Und das alte Problem bei mir? Ja. Du meinst, weil das so oft thematisiert wird hier? Ja, oder? Genau. Es ist folgendermaßen. Du fliehst vor deinem Schwulsein, oder was? Nein, ich lebe eigentlich sehr gut damit. Aber ich kann es denjenigen, den ich sagen möchte, also meinen Eltern oder so, nicht direkt sagen, und habe deswegen auch schon, bin auch deswegen schon von zu Hause weggeflohen, um erstmal alleine zu sein. Und dann hatte ich ja die Ausbildung, bla bla bla, fertig. Bla. Und jetzt musste ich mich ja der Situation stellen, um nicht heiraten zu müssen, mehr oder weniger, etwas Neues zu finden. Hab dann gesagt, ah, du studierst. Und mein Wunsch war natürlich auch, Medizin zu studieren, weil das war mein Traum. Jetzt verstehe ich das. Das ist jetzt, hat Hand und Fuß. Ja. Du bist auf der Flucht davor, dass du beispielsweise deinen Eltern reinen Wein einschenkst. Ja. Zum Beispiel, kann man so sagen. Ja. Warum macht dir das so? Warum macht dir das so große Schwierigkeiten, deinen Eltern das zu sagen? Jetzt so über den Äther ist das ein blöder Moment, weil meine Eltern es einfach nicht verstehen würden, rein kulturell. Was heißt das? Aus welchem Kulturkreis kommst du oder kommt ihr? Meine Eltern sind Moslems, gläubige Moslems. In der Hinsicht die auch zur Wallfahrt waren. Und also in der Hinsicht auch hinter der Sache, ich meine, blind und ohne. Also du meinst, das wäre eine Katastrophe, wenn du das sagen würdest. Ja, genau. Das könnte dazu führen, dass du für immer aus der Familie verstoßen würdest. Ja. Ja. Naja, ich weiß nicht. Aber es würde schon großen Trouble geben. Ich finde, auch Moslems sollten sich daran gewöhnen, dass es schwule Menschen gibt. Ja, es gibt in Köln eine Gruppe im Schwulenverband, und da bin ich auch drin und so. Und wir haben da auch gute Ansätze und so. Aber es ist, die Realität ist halt ein bisschen anders. Ist mir klar. Wie denkst du denn, hast du vor, demnächst, die nächsten Jahre, Jahrzehnte immer auf dieser Flucht weiter zu sein? Ja. Welche Pläne hast du? Das ist ein ganz doofes Problem, weil meine Eltern mehr oder weniger doch, also meine Mutter meint jetzt, wenn du aufhörst zu studieren, also vor der Bewältigung beziehungsweise im Bergstudium, den ich nicht angehen kann, weil ich irgendwo nicht frei bin im Kopf, sollte ich doch heiraten. Mhm. Und da habe ich gesagt, na ja, bleib mal ganz locker und ich will mich erstmal beruflich, das war immer halt aber du verschiebst, du verlagerst das ja alles. Ja, klar, ne? Letztendlich wirst du irgendwann vor dem Punkt stehen, wo du dich entweder für die ewige Lüge entscheiden musst oder wirklich für die Wahrheit. Und ich glaube, je früher man das macht mit der Wahrheit, desto besser ist das. Jürgen, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Und ich kann es auch wirklich in meinem Kopf auch nachvollziehen. Aber es ist der Moment, jetzt wirst du vielleicht lächeln, aber ich habe auch Angst, irgendwo meine Eltern zu enttäuschen. Mhm. Und ich finde, du sollst sie radikal enttäuschen, wenn sie deshalb enttäuscht sind. Aber ich habe jetzt das durchaus verstanden, was du am Anfang so theoretisch auch gesagt hast. Und das ist natürlich wirklich auch eine Flucht und passt auch in unser Thema. Ich hoffe, du weißt meine Meinung, dass du da aus dem Patten kommst. Relativ schnell. Ja. Alles Gute. Ich danke dir. Mach so weiter. Ja, alles Gute. Bis Ciao. Dann. Danke. Tschüss. Ciao. 57 Jahre alt. Und sie heißt Gerti. Hallo Domian. Hallo Gerti. Schön mit dir zu reden. Ja, danke. Ja. Auf der Flucht. Bist du auch auf der Flucht? Gewesen. Ja, und zwar in der Hochzeitsnacht. Bin ich geflohen. Nein. Ja. In der Hochzeitsnacht bist du geflohen? Erzähl, genau. Jetzt erzähl's aber. Also 1959 habe ich am 1. April geheiratet. Mhm. Das war aber kein April-Scherz. Eben war es eben doch. Es war doch ein... Die Mädchen sind Schlange gestanden, weil sie nicht geglaubt haben, dass dieser Mann heiratet. Und ich habe es aus Trotz gemacht, weil ich ein schlechtes Elternhaus hatte. Mhm. Und damals musste mein Mann ja noch die Unterschrift haben. Mhm. Und ich war in einen Mann sehr verliebt. Also meine große Liebe. Und der hat mich verlassen. Und aus Trotz habe ich das Verhältnis mit dem... diesem Typ angefangen. Diesem Typ eingegangen. Ja. Und er war bei der Bundeswehr. Hm. Und er hat mich eigentlich im Nachhinein nur geheiratet, um Trennungsgeld zu kriegen, das man damals ja gekriegt hat. Der Lohn war ja nicht hoch. Nochmal, um es verständlich zu machen, das war nicht eingefädelt von euch als April-Scherz. Nein. Das war schon durchaus sehr ernst gemeint. Ne? Für mich ja. Aber um rauszukommen aus dem Elternhaus. Mhm. Und jede Gelegenheit war mir recht. Wie alt warst du da? Wo ich geheiratet habe, war ich 19. 19 Jahre. Und das war noch die Zeit, als man mit 21 erst volljährig war. Ja, ne? Genau. Mhm. Und ich musste also, ich war ein Jahr verlobt, weil er ja schon bei der Bundeswehr derzeit war, freiwillig. Hast du dich denn während dieses Jahres mit diesem Mann eigentlich schon unwohl gefühlt? Ja, sehr. Ja. Und wir hatten eine Doppelhochzeit. Mein Bruder konnte also alleine seine Hochzeit nicht bestreiten. Dann haben wir uns eigentlich zusammengetan und haben wollten Doppelhochzeit haben. Und nur hat die Hochzeit stattgefunden. Ja, die hat stattgefunden. So richtig im Standesamt und in der Kirche auch? Auch. Alles an einem Tag? Ja. Und ihr habt gefeiert auch? Ja, aber ich habe vorher... also Angst gekriegt vor der Hochzeit, war aber zu unerfahren, um wegen meinem Bruder Nein zu sagen, dass ich also nicht mehr heiraten möchte, Mann. Nein, da standst du auf dem Standesamt und wolltest gar nicht. Nein, hast Ja gesagt, obwohl das Herz Nein genau. Schrie. Ne? So, jetzt erzähl mal, wie du das gemacht hast in der Hochzeitsnacht. Ja, wir sind aus der Kirche rausgekommen und er hat zu mir gesagt, so, jetzt fährst du mir, jetzt kann ich mit dir machen, was ich will. Na toll. Und der ganze Tag ist natürlich schon im Misskredit verlaufen von der Verwandtschaft her. Und ich muss dazu sagen, er war noch Fliegengewicht Boxer und in der Nacht dann haben wir nur bei der Schwiegermutter ein Zimmer gehabt und wir kamen in das Zimmer und er wollte ein Geschenk haben, wo er bekommen hat von dem Boxer und es war natürlich nicht greifbar und dann fing er gleich an, auf mich reinzuschlagen. Er hat mich also so fürchterlich geschlagen da drinnen. In der Hochzeitsnacht? Ja, dass ich einfach bloß noch die Flucht ergriffen habe. Dann bist du raus aus dem Zimmer, aus dem Haus auch? Ja, und bin in der Nähe, hat mein Onkel gewohnt. aber ich bin dann nicht zu ihm rein, aber es war für mich Schutz in dem Sinn, dass er mich ja verfolgt hat, aber nicht gewusst hat, dann wo ich mich verflüchtigt habe. Also er kam richtig hinterhergelaufen. Ja, aber nicht weit und irgendwie, ich habe einfach gewusst, dass ich, wo das Haus ist und da im Garten halt die Nacht habe ich da verbracht. Versteckt. Wie, so, nun war das natürlich ein Eklat, wenn das in der Hochzeitsnacht passiert ist. Wie ist denn die ganze Sache dann ausgegangen? Ich musste morgens zurück, ich war ganz durchgefroren. Und da das Zimmer aus der Wohnung heraus war, bin ich halt bei der Schwiegermutter, habe ich da geklingelt und bin dann da rein. Ich wusste, ich kann nicht nach Hause zurück, ich kann nirgends hingehen und ich wusste, ich bin verheiratet, ich muss also hier bleiben. Für mich war klar, ich muss hier bleiben und ich wusste, zwei Tage später musste er wieder zur Bundeswehr, weil er ja nur 3 Tage freigekriegt hat. Heißt das, dass du mit diesem Mann dann eine Weile zusammengeblieben bist? Das heißt, dass ich keine Chance gehabt habe, weil ich zu unerfahren war und ohne und 18 Jahre ist das gegangen. 18 Jahre warst du mit ihm zusammen? Ja. Du hast 18 Jahre eine Ehe geführt, die du gar nicht führen wolltest? Nein, nie. Er hat mich so viel geschlagen und ich bin 5 Kinder daraus vorgegangen. Ich konnte ja nicht, ich habe keinen Schutz gehabt, er hat mich vergewaltigt. Also es war die Hölle, kann man sagen, und ich habe immer gesucht, eine Möglichkeit, irgendwo rauszukommen aus dem Ganzen. Und nach 18 Jahren hast du das geschafft? Wie hast du das geschafft? Nach 18 Jahren, wo er schon, also hat er schon 4 Kinder außerehelich gemacht, mir die Kinder nur gemacht, damit ich nur zu Hause, ich durfte nicht raus aus der Wohnung. Und dann ist meine Schwester, die hat ein Lokal gehabt und der ist der Kellner davon gelaufen. Und ich habe die Scheidung eingereicht, habe mich abgesichert beim Jugendamt überall und bin bei Nacht und Nebel mit meinen Kindern geflüchtet, wo er einen Tag von der Bundeswehr aus der Wohnung raus war, weil er hat ja immer gesagt, er schlägt mich tot, wenn also... Also dann nochmal eine Flucht. Ja, genau. Mit den Kindern? Die waren klein noch, mit den Kindern, Ist das denn dann alles gut gegangen? Hast du ihn vom Hals bekommen, diesen Mann? Die Bundeswehr hat dann gemacht, dass sie ihn weit weggebracht haben, weil am Schluss war mir nicht mehr anders möglich, als sie mit Behörden zu sprechen. Und du hast Beistand bekommen? Die Möglichkeit hatte ich von meiner Schwester, die mich abgeschirmt hat, dass die Scheidung über die Bühne gehen konnte. Also du hattest auch Angst vor diesem Mann, wenn er dich bekommen hätte. Und danach war dann Ruhe nach der Scheidung? Danach hat er mir gedroht, er kriegt mich immer und das Band kann man nie durchschneiden, aber die Bundeswehr hat ihn dann weit weggeschickt, bis sich die Lage beruhigt hat. Und er hat später dann wieder geheiratet, aber ich bin alleine geblieben. Und du hast von ihm nichts mehr gehört? Doch. Durch die Kinder und Enkelkinder ist schon Kontakt. Aber es ist nichts Bedrohliches mehr passiert? Bis jetzt, weil er weit weg ist und so. Du hast heute noch Angst vor diesem Mann, ne? Ja, ich habe erst seit einem Jahr psychologische Betreuung, weil ich da über das Ganze nie weggekommen bin. Mein Gott, Gerti, du hast dann auch nie wieder einen anderen Mann kennengelernt? Wie der Mann gestern sagt, sie seit 10 Jahren zu Halbtagsbeziehung oder? Teilzeitaffäre. Ja. Also es gibt dann schon einen Kontakt nach. Das ist keine schöne Geschichte, die du erzählt hast und schlimme Dinge, die in deinem Leben widerfahren sind. Zumal der älteste Sohn dann tödlich vom Laster tot gefahren wurde. Das ganze Leben war nur die Hölle. Hast du dir im Nachhinein Vorwürfe gemacht, dass du vielleicht doch hättest noch früher von diesem Mann abhauen sollen? Ja, schon. Ich habe halt irgendwann, bin ich so erwachsen geworden, dass ich mich gegen das alles gewehrt habe und ich ihn auch angezeigt habe wegen der schweren Körperverletzung, die ich hatte. Und er auch immer in die Irrenanstalt eingewiesen wurde und er hat gesagt, er wäre so gescheit, dass er die alle in die Tasche steckt und wenn er rauskommt, also würden sie ihm mindernde Umstände, also er weiß schon, wie er sich aus der Sache rausbuxieren kann. Auf alle Fälle war es eine Flucht ohne Ende. Liebe Gerti, ich danke dir für das Vertrauen, dass du mir das erzählt hast. und wünsche dir alles Gute jetzt auch in der psychologischen Behandlung, in der du da jetzt bist. Dass ja, du das, ich hoffe, dass es irgendwann, ich denke, vielleicht schreibe ich mal alles nieder, das tut wird gut. Vielleicht helfen. Ja, das tut vielleicht gut. Von Herzen alles Beste wünsche ich dir. Ich dir alles Gute. Und dir auch. Vielen Tschüss. Dank. Tschüss, Gerti. Ciao. Jetzt haben wir 31 und 37 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause, wie immer. Sekunden, hier ist 1 Live Domian, Talkradio aus Köln vom WDR und heute Nacht heißt unser Thema Flucht. Und ich frage euch, wart ihr schon mal auf der Flucht wegen irgendeiner Sache oder vor irgendjemandem oder vielleicht vor euch selbst oder vor der Wahrheit, vielleicht auf der Flucht vor der Wahrheit oder seid ihr es gar im Moment? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, das geht natürlich auch anonym, dann solltet ihr anrufen unter 0130 29 11 oder ihr solltet faxen unter 0130 11 51 22 oder mailen unter 1live, zusammenschreiben bitte, @wdr.de. Mario, 30 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Du bist auch vor irgendwem oder irgendetwas auf der Flucht? Gewesen. Ich bin geflüchtet und zwar 1989 aus Berlin über die Tschechoslowakei, Ungarn, Österreich in die Bundesrepublik. Du gehörtest zu den Leuten, die diese Reise da, Reise kann man es ja gar nicht nennen, aber diese Flucht halt dann hinter sich gebracht haben, ja, kurz vor der Wende dann noch. Ich bin allerdings sehr früh, muss ich sagen, im September 89 schon gegangen. Mhm. Da war die politische Entwicklung noch gar nicht so abzusehen, ne? Eigentlich nicht, nein. Ja. Ich habe mich damals ein bisschen politisch betätigt und wollte eigentlich auch zum neuen Forum und das wurde dann leider verboten und das war dann irgendwo für mich der Schlussstrich. Dann habe ich gesagt, bis hierhin nicht weiter. Nun ist das ja schon eine gravierende Entscheidung, sich zu einer solchen Flucht zu entscheiden. Wie kam es dann dazu, durch das, was du gerade gesagt hast, oder gab es da noch andere Aspekte? Ja, ich hatte dann teilweise noch Gespräche, weil wir zu dem Zeitpunkt Leute von verschiedenen Firmen aus der Bundesrepublik bei uns hatten, die bei uns gearbeitet haben. Mit denen habe ich sehr lange Gespräche geführt und auch, wie das überhaupt ist. Und hier kam mir halt den Tipp, es wäre schon gut, wenn ich es versuchen würde. Also ich könnte mich eigentlich nur verbessern. Warst du da alleine oder bist du mit der Familie oder Freunden? Nein, ich bin ganz alleine. Ganz alleine. Ich habe den Schluss für mich gefasst. Ich wollte noch einen Arbeitskollegen vielleicht mitnehmen oder wie auch immer, ne? Aber er sagt dann eigentlich, bleib hier und wollte ich halt nicht. Du hast es niemandem gesagt, auch in deiner Familie niemandem? Nee, niemandem, überhaupt niemandem. Wie bereitet man sowas vor? Das ist ja doch schon eine schwierige Vorstellung, wenn man so alles hinter sich lässt. Du konntest ja wahrscheinlich gar nicht viel mitnehmen. Nee, habe ich auch nicht. Also ich habe das dann innerhalb von, glaube ich, 2 Tagen habe ich mich dazu entschlossen, habe dann einfach früh gesagt, so jetzt ist soweit, kleine Tasche gepackt, das Nötigste, hat Ausweis, ein Buch mit rein und dann... Hattest du eine eigene Wohnung in der Zeit? Ich habe zu der Zeit ein Privatzimmer gehabt. Das lässt man dann auch alles hinter sich, ne? Ja, das, was man dann auch eine Freundin, wir lebten zwar noch zusammen, aber die Beziehung hat halt eben nicht mehr funktioniert. Deine Eltern, lebten die auch in der Zeit? Ja, ja. Die lebten. Ist doch auch sehr schwierig, dann ohne der Mutter, der Mutter, dem Vater das zu sagen, dann einfach zu gehen, ne? Ja, die haben es im Nachhinein dann über sehr viele Ecken erfahren. Wie hast du denn dann den Plan gemacht, wie du genau fliehst? Woher wusstest du die Route? Wie hast du die ausgetüftelt? Also für mich stand zumindest erstmal fest, dass ich zumindest erstmal in die Tschechoslowakei möchte und auf jeden Fall nicht in die Botschaft nach Prag, weil das gab es ja zu dem Zeitpunkt auch. Also die hatten schon angefangen, soweit ich damals wusste. Und habe mich dann halt einfach früh in die S-Bahn gesetzt, habe mich dann irgendwo innerlich von Berlin verabschiedet und so nach dem Motto, ja, auf Wiedersehen und wer weiß wie lange und so. Bin dann zum Bahnhof damals gefahren nach Lichtenberg, habe mich dann dort in den Zug gesetzt, Richtung Tschechei eigentlich. und habe dort noch eine ältere Dame kennengelernt und die war auch in der Tschechei und hat dann mit ihr gesprochen. Sie sagte dann nur, was kamen wir ins Gespräch und ich sagte zu ihr, ich wollte halt Richtung Ungarn. Mhm. Die war dann ganz entsetzt und dachte, finde ich ja mutig von dir. Und auf jeden Fall bin ich dann umgestiegen im Zug, also kurz hinter der Grenze und der Zug fuhr dann bis Prag. Und dann irgendwann kam der Schaffner und sagte, ja, dort vorne sitzen noch andere Leute aus Berlin. Mhm. Und dann natürlich erstmal viel Skepsis, wer ist das und kennst du niemanden und so richtig. Da sind wir dann aufeinander zugegangen und haben uns dann vorgestellt, hin und her, und haben dann halt beschlossen, dass wir das dann zu dritt machen wollen. Achso, ihr habt euch dann offenbart. Ihr habt euch offenbart und alle hatten die gleichen Interessen und das gleiche Ziel. Wie war dir da zumute während dieser Zeit, während der Flucht? Hattest du Angst? Ja, schon. Angst auch, ja. Es war auch ein bisschen Traurigkeit dabei, muss ich sagen. Gab es da... Ja, doch, auf jeden Fall irgendwo was Endgültiges war. Ne? Ja, war es was Endgültiges oder gab es da schon die Hoffnung, dass man vielleicht doch, oder dass du vielleicht doch, vielleicht in gar nicht so ferner Zeit wieder zurückkehren könntest? Nee, eigentlich nicht. Also zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Abgeschlossen? Ja, eigentlich alles schon. Hinter dir gelassen. Und dann ging es nach Ungarn? Noch nicht ganz. Wir sind dann bis Prag gefahren, sind umgestiegen, einen Zug nach Bratislava. Und haben dann noch, nachdem wir im Bratislava ausgestiegen sind, dann viele Leute hört halt rufen hören, also nie wieder DDR und so, ne? Und da war es eigentlich schon teilweise recht locker. Mhm. Wobei wir uns dann irgendwann ein Taxi genommen haben vom Bahnhof in Bratislava und haben uns dann irgendwann rausschmeißen lassen und uns sagen lassen, ja, ihr braucht jetzt einfach nur laufen und kommt dann halt auf die Donau. Mhm. Also sind wir natürlich viele, viele Kilometer damals gelaufen und ja, und dann waren dann halt viele Gräben und die waren teilweise zum Anfang bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Knien und dann bis zum Oberkörper. Das waren so Entwässerungsgräben, kein Mensch wusste, was das war. Ne? Und wir dachten irgendwann beim letzten Kram, das wäre halt die Donau. Und sind dann halt durch und dann sagte irgendjemand, ja, jetzt gehen wir mal gucken, da drüben ist ein Ort, vielleicht sind wir jetzt schon in Ungarn. Und wir waren nicht in Ungarn, es war auch nicht die Donau. Es wusste wirklich keiner, wie die Donau aussieht. Ne? Gab es da keine Probleme mit Grenzsoldaten? Also dort in der Tschechei selber nicht. Wir haben natürlich wahnsinnige Angst gehabt, dass irgendwo jemand auftaucht. Also es ist wirklich niemand aufgetaucht. Aber dann hat es nicht mehr so lange gedauert, bis ihr in Ungarn wart. Noch nicht ganz. Wir waren dann wirklich an der echten Donau und haben dann auch die ersten Wachtürme gesehen, die aber nicht besetzt waren und standen dann wirklich vor der Donau. Und das war ja ein wahnsinnig großer Fluss, ähnlich wie der Rhein und waren das mir total geschockt. Dann haben wir uns so Sachen ausgezogen, wollten eigentlich schwimmen und dann haben wir nachher die ganzen... Ja, haben es halt gesehen, das war uns dann irgendwo, nee, machen wir nicht. Haben wir dann ganz kurzfristig uns dazu entschlossen, dann nachts ein Stück weiter weg, so ein großes Schiff. Und haben dann uns irgendwie mit den Leuten in Kontakt gesetzt und haben denen erzählt, wo wir herkommen, halt aus der DDR und dass wir halt gerne nach Ungarn und dann weiter möchten. Und die sagten dann, ja, okay, wir nehmen euch mit und am nächsten Tag und dann setzen wir euch in Ungarn ab. Und so war es dann auch. So war es dann auch, ja. Und dann haben die uns dort abgesetzt. Das war so ein ganz kleines Dorf. Und dann standen wir erstmal da, total noch nass, die Klamotten, halt klamm. Und dann haben wir dann irgendwo geklopft und geklingelt. Und dann kam dann eine ganz große Familie raus. Und die haben uns erstmal begrüßt, mit Essen versorgt und allen und so weiter. Ne? Also, sie haben euch sehr gut behandelt, die Ungarn. Ja, ganz toll. Ja. Wie lange, wie lange wart ihr in Ungarn? Also, ja, bin dann knapp. Anderthalb Tage vielleicht. Und dann ging es direkt über Österreich in die Bundesrepublik. Ja. Ja. Als du da mitbekommen hast, wie die politischen Ereignisse sich überschlugen, hast du dich dann geärgert, dass du abgehauen bist, so kurz davor? Nee, also zu dem Zeitpunkt nicht, später nachher, ja. Zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Ich war froh, dass ich also den ganzen Tumult, der dann auch in Berlin gewesen ist, die ganzen Demos und so, das war ja zum Anfang noch sehr schlimm gewesen, eigentlich nicht mitbekommen habe. Wie alt warst du damals, als du geflogen bist? 21. 21. Gab es da früher auch schon solche Überlegungen, als du noch jünger warst, vielleicht mit 17, 18 schon? Nee, überhaupt nicht. Wie siehst du heute so im Nachhinein diese Flucht? War das für dich, für dein Leben damals genau das Richtige, was du und das Schlüssige, was du machen musstest? Ja, ich denke doch. Also ich habe es bisher eigentlich, würde ich sagen, doch, es war der richtige Weg. Ich stelle es mir so sehr schwer vor, die Vorstellung, wenn man so alles hinter sich lässt und eben auch die Familie und die Eltern und es erstmal gar keine Hoffnung gibt, sie vielleicht je wiederzusehen. Das finde ich schon einen sehr gravierenden Schritt, wenn Menschen so etwas machen. Ja, ist hoch eigentlich. Also muss es einem schon sehr, sehr, sehr, sehr dreckig gehen oder sehr. Man muss schon sehr entschlossen sein. Ja, war auch. War bist du dann, als alles wieder, als alles dann, als das Regime zusammengebrochen ist und Deutschland wieder vereinigt war, wieder in deine Heimat zurückgegangen? Ja, später dann. Ich bin dann 93, 94 bin ich dann wieder nach Sachsen-Anhalt zurück. Mhm. Wir sind aber dann im Dezember 89 das erste Mal wieder in die DDR gefahren, um meine Eltern zu besuchen. Mhm. Hat natürlich Wahnsinnsangst, erstmal an der Grenze aufnehmen. Mhm. Und das war schon auch nicht ganz einfach. Wir sind dann über Transit, haben wir gesagt, wir fahren nach West-Berlin, mhm. weil wir wussten nicht, ob wir in die DDR überhaupt rein durften als Flüchtlinge. Mhm. Und sind dann einfach von der Transitstrecke runter, aber es ist dann halt nichts mehr. Da ging das alles schon. Das ist schon alles porös, die ganzen Systeme da, die Sicherheitssysteme. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles Gute, Mario. Okay. Ciao. Tschüss. Karl-Heinz, 31 Jahre. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ich bin 1990 vor einer Drückerkolonne geflüchtet, sage ich mal. Und zwar habe ich, haben die mich in Köln Hauptbahnhof angeheuert. Mhm. Und dann, weil ich da war, zu dem Zeitraum war ich arbeitslos. Mhm. Und haben mir gesagt, du kannst viel Geld verdienen mit Unterkunft und allem, Pipapo. Mhm. Du kannst mit uns mitfahren. Wie viel Geld haben die dir versprochen? Also so im Monat ca. 1.800 bis 2.000 Mark. Mhm, so, und das hat mich natürlich gereizt. Mhm. Und da bin ich mit denen mitgefahren. Mhm. Da sind wir dann in das Hotel, wo die sich einquartiert haben, hingefahren. Mhm. Und dort konnte ich mich dann erstmal, wie soll man sagen, frisch machen und alles. Und am nächsten Morgen war dann Besprechung, da wurde dann erklärt, um was es ging. Mhm. Und dann bin ich mit rausgefahren in die sogenannten, in das sogenannte Gebiet, mhm. wo die verkauft haben. Mhm. Und musste erstmal mit einem mitgehen, um das kennenzulernen, mhm. was man da machen muss. Und es ging um Zeitungen, ne? Nein, nicht um Zeitungen, sondern um solche, wie soll man sagen, Folienbilder. Folienbilder? Ja. Mhm. Das sind Bilder, die werden mit Computer- und Lasertechnik auf hauchdünne Silberfolie in Farbe produziert. Mhm. Und die wurden dann halt eben an den Türen verkauft, ah, die ja. Bilder. Mhm. Mhm. So, und da bin ich also 3 Tage dann mitgelaufen und habe mir das Ganze angeguckt. Und am 4. Tag musste ich dann alleine gehen, kriegte ich einen gewissen Bezirk zugeteilt, wo ich mhm. den ganzen Tag Zeit hatte, so und so viele Bilder zu verkaufen. Mhm. Und zwischendurch traf man sich wieder an einem Treffpunkt, um halt eben das Geld, was man eingenommen hat, abzugeben mhm. beim Chef. Mhm. Und dann, das habe ich jetzt, das ging dann 4,5 Monate so. Hast du das gemacht? Ja. Aber dann hattest du irgendwann die Nase voll. Da habe ich die Schnauze voll gehabt. Warum? Weil einmal nicht der Verdienst da war, den man mir gesagt hatte. Mhm. Und zweitens, wenn man seinen Umsatz nicht brachte, einmal den Tagesumsatz, mhm. dann war abends erstmal, wurde da schwer diskutiert, warum, mhm. weshalb, wieso. Und wenn man den Wochenumsatz nicht hatte, also man musste so und so viel Umsatz bringen, mhm. um einmal die Hotelkosten und mhm. die Essenskosten gedeckt zu haben. Und wenn man das dann nicht bis freitagsabends geschafft hatte, dann hat man Pech und musste samstags und sonntags noch arbeiten. Mhm. Und wenn dann auch noch ein Feiertag war, dann musste man auch noch zur Not am Feiertag an die Türen. Also ganz rigide Maßnahmen wurden da ergriffen. Ja, richtig. Wurden die Leute, die Kunden letztendlich auch beschissen mit dem? Die wurden regelrecht übers Ohr gezogen. Übers Ohr gezogen. Was ja. kostet denn so ein Bild? Das kostete damals 30 Mark. Mhm. War es aber nicht wert, ne? War es nicht wert. Nicht die wert. Kauften die, ich habe mal irgendwann mitgekriegt, die kauften die für 3,95 Mark. Nein, guter Verdienst. Ne? Guter Verdienst. So, dann hattest du irgendwann wirklich die Nase voll. Dann habe ich die Schnauze voll gehabt. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Hast du denen das so klar ins Gesicht gesagt? Ich habe keinen Bock mehr. Ich wusste, wenn man abhaut zum Beispiel, dass die versuchten, einen wieder einzukriegen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die Kosten nicht gedeckt mhm. waren, dass man dann halt eben für die weiterarbeiten musste. So, und ich habe mir also mitten im Gebiet entschlossen, habe meine Tasche, wir hatten so Taschen mit diesen Bildern mhm. drin, hab die Tasche an dem Treffpunkt hingestellt. Mhm. Ich wusste, wann der nächste Treffpunkt war. Mhm. Und hab die Tasche an den Treffpunkt gestellt. Und ab die mit Post. Dem Geld drin. Ah ja. Mhm. Und hab mir das Geld rausgenommen, was ich brauchte, um mhm. wegzukommen im mhm. Zug, um nach Hause zu kommen. Und dann die Tasche da stehen lassen. Bist einfach abgehauen, ohne dass die abgehauen. Das vorher wussten. Richtig. Haben die dich dann auch verfolgt? Ich hatte dann, wo ich zu Hause war, mehrmals, war dann unten an der Haustür standen von den Leuten. Mhm. Die sind aber nicht ins Haus reingekommen, mhm. weil wir hatten keine Gegensprechanlage oder sowas. Die haben zwar überall geklingelt, also die haben zwar an den Türen geguckt und die haben gesagt, ja, der Kleine ist nicht da, wir wissen nicht, wo der ist. Ich war zwar in der Wohnung drin, das wussten die aber nicht. Woher kannten die diese Adresse überhaupt? Durch meinen Personalausweis. Durch den Personalausweis. Mhm. Weil die Unterlagen, die Adressen sind aufgeschrieben. Hast du dich bedroht gefühlt? Hattest du Angst vor denen? Ich hatte dann regelrecht Angst vor denen. Wie lange hat das gedauert, ehe sich das alles beruhigte? Also ich bin 5 Tage zu Hause gewesen. In den 5 Tagen war eigentlich auch regelmäßig zweimal am Tag jemand von denen da. Und am 6. Tag habe ich dann geguckt, dass ich eine Tasche gepackt kriege und bin erstmal sozusagen ein paar Tage ins Ausland gegangen. So, von da aus bin ich dann zurückgekommen und habe dann durch Informationen und Hören und Sagen her mitgekriegt, dass man auf dem Schiff anheuern kann, dass also auf einem Hotelschiff, also bei der Köln-Düsseldorf war, die Leute suchen. Dann habe ich auf diesem Schiff also bei der Firma nachgefragt und hatte auch das Glück, dass ich sofort eingestellt wurde. Das war sehr praktisch. Da waren die Spuren verwischt. Ne? Für mich war es praktisch, weil ich bin quasi den Rhein rauf und runter unterwegs gewesen. Und die Sache ist letztendlich gut gegangen. Die haben nie wieder. Ich habe dann nie wieder was von denen gehört und gesehen. War weg. Also und habe auch bis heute nichts mehr von denen gehört und gesehen. Und für dich ist bis heute klar, nie wieder Drückerkolonne. Nie wieder, auch nichts in der Richtung, was überhaupt damit zu tun hat. Was mir irgendwie, wie soll ich sagen, nicht seriös erscheint, lasse ich die Finger von. Ich habe hier in dieser Sendung auch schon so üble Geschichten von Drückerkolonnen gehört und wie die mit ihren Bediensteten, ihren Angestellten, wie man das nennen mag, umgehen. Das ist kriminell. Das ja, vor allen Dingen, ich habe aus dieser Zeit sogar noch eine Erinnerung, ne? Und zwar hat mal der Umsatz freitags abends nicht gestimmt. Und dann hat der ganz große Boss Wut gekriegt und hat mir auf der linken Hand ein Whiskyglas zerdeppert. Und davon habe ich heute noch eine Narbe an der Hand. Mafia-Methoden, ne? Kann das man, sind knallharte Methoden. Kann man so sagen, ja. Karl-Heinz, danke für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Alles Gute weiterhin. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Wen haben wir jetzt? Andreas, 18 Jahre. Ja, hallo, ich heiße Andreas. Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich hier schon seit fast einem Jahr hier auf der Flucht und so, von Türken und so. Die stehen hier bei mir auf der Matte und so und sie wollen mich hier umbringen, meine Mutter und mich. Warum? Ich weiß echt nicht, was sie machen sollen. Warum wollen die... Ja, warum? Auf jeden Fall, ich war mal mit also einer türkischen Freundin, also die ist halb deutsch, halb Türken, also die ist hier zwar geboren und so, aber die heißt ja Sandra, ne? Mit dem Mädel bist du zusammen? Mit dem Mädchen bist du zusammen? Ja, ich war mal zusammen vor Kursen, also vor 3-4 Wochen bin ich auseinander mit dir jetzt zusammen, ne? Bist du auch Türke? Nein, ich bin jetzt, also ich bin Pole, also halb Pole, halb Russe. Ich war ja mit dir zusammen. Ja, und du warst mit diesem Mädel zusammen. Und wie lange sind jetzt die Türken hinter dir her? Fast ein Jahr, also ich war schon einmal, aber richtig zusammen krankenreif geschlagen worden. Warum denn? Warum? Ja, warum denn? Weiß ich ja nicht, weil entweder hat sich Scheiße über mich gelaufen oder so. Ich habe echt keine Ahnung, Alter. Und auf jeden Fall, egal wo ich rausgehe, ob ich Harburg oder Hamburg oder nur Wintern, egal wo, jeder erkennt mich und sie jagen mich die ganze Zeit. Und ich weiß echt nicht, was sie machen. Verstehe ich nicht. Sowas passiert ja nicht einfach nur so. Es muss ja irgendein Kontakt zwischen... Ich habe zwar mit ihr geschlafen und so, wir haben auch über Heirat gesprochen und Moment. Ja. Die Geschichte ist doch älter. Das Mädchen hast du vor kurzem doch erst kennengelernt. Und Nein, ich kenne sie schon über ein Jahr. Also ich war mit ihr zusammen, ein Jahr und einen Monat oder so. Und seitdem bestehen diese Probleme mit den Türken? Nein, seit circa einem Monat, also nicht einen Monat, also ich bin ja, was weiß ich. Die Vorgeschichte ist ja so, irgendwie hatten wir immer so Streit und so, die ganze Zeit. Wer ist wir? Also ich und meine Freundin, also die türkische Freundin Sandra. Und wir hatten ja Streit mehrmals und so, aber wir sind auch immer wieder zusammengekommen. Und seitdem habe ich, also circa ein halbes Jahr, ein Jahr habe ich Stress mit den Türken. Egal wo ich hingehe, erkennen sie mich und jagen mich durch die ganze Stadt. Wer sind denn diese Türken? Ja, das weiß ich ja nicht. Sind das... Kennen sie ja nicht. Entweder Freunde oder Bekannte von ihr oder und was hat, weiß hat, ich. Hat sie das denn nicht erklärt, wer das sein könnte? Hat sie mir nicht, weil seitdem haben wir ja die ganze Zeit Stress und so. Ich habe echt keine Ahnung, was sie machen sollen. Weil, die jagen mich die ganze Zeit, die haben mich schon mehrmals zusammengeschlagen und so, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Haben die, bevor die dich zusammengeschlagen haben, irgendetwas zu dir gesagt? Eine Warnung, irgendwas? Die kamen auf mich an, das erste Mal kam auf mich an. Mhm. Das war vor circa 7 Monaten oder 8 Monaten. Mhm. Kamen auf mich an und haben mich zusammengeschlagen. Mhm. Und da kam ich nach Hause blutend nach Hause an. Meine Mutter war schon aufgeregt und so. Mhm. Und ich wusste echt nicht, was ich machen sollte. Circa einen Monat später haben sie mich wieder zusammengeschlagen. Haben sie mir Jacke abgezogen. Sind das immer dieselben? Immer dieselben. Ich erkenne sie auch. Mhm. Und auf jeden Fall meinten die, wenn ich die Bullen einschalte und so, weil die stehen hier vor der Tür oder was weiß ich jetzt wo. Und die meinten alle, wenn ich jetzt die Bullen einschalte oder so, die bringen mich um. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich bin auch ganz ratlos, weil ich das überhaupt nicht verstehe, was da bei dir abgegangen ist oder warum die so wütend auf dich sind. Ja, ich weiß das nicht. Entweder, weil ich mit dir geschlafen habe, weil wir wollten ja auch schon heiraten, wir waren ja auch schon verlobt und so. Mhm. Wir wollten ja auch schon innerhalb von einem halben Jahr so heiraten. Jetzt bist du ständig auf der Flucht. Die ganze Zeit, also fast acht Monate, ein Jahr. Das war jetzt gerade so. Alles ein bisschen verwirrend. Du bist aber mit diesem Mädchen nicht mehr zusammen. Nicht mehr, aber die ganze Zeit bin ich oft dafür, weil ich verstehe mich immer bei meinen besten Kollegen, jetzt, Anna, aber die finden mich so oder so die ganze Zeit. Ich weiß nicht, woher. Entweder hören sie mich mein Telefon ab oder was weiß ich. Nein, das werden sie wahrscheinlich wohl nicht tun. Ja, trotzdem würde ich dir raten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. Nein, weil die meinten, wenn ich die Bullen einschalte, dann meinten die, die kennen auch ein paar Kollegen von Bonn und so, wir erwischen dich so oder so. Was kennen die? Was? Die kennen Kollegen aus Bonn? Wie bitte? Was hast du gerade gesagt? Die kennen Kollegen aus? Die kennen Kollegen von der Polizei und so. Und die meinten, naja, das lass dich da auch mal nicht zu sehr einschüchtern. Ja, wenn, ich weiß nicht, wenn du so große Angst hast und wenn das so gravierend, so massiv, wenn du gar nicht deines Lebens mehr sicher bist und dann musst du etwas unternehmen und dann musst du die Polizei einschalten. Ja, nein, aber die meinten, wenn ich die Bullen einschalte, ja, das habe ich jetzt verstanden. Dann schalten sie meine Mutter, meine beste Freundin aus und mich. Ich weiß echt nicht, was sie machen sollen. Bevor sie meine beste Freundin und meine Mutter ausschalten, dann bringe ich mich selber um, ey. Ich weiß echt, was machst du denn beruflich? Ich bin zurzeit arbeitslos, also seit einem halben Jahr. Mhm. Also habe ich die Ausbildung verloren, war ja auch meine Schuld, weil ich auch da Drogen konsumiert habe. Also Andreas, ich würde dir trotzdem diesen Kontakt zur Polizei raten. Und wenn du da Angst vor hast, ist mir schon klar, dann solltest du vielleicht auch erstmal Kontakt mit dem Weißen Ring aufnehmen. Okay. Diese Telefonnummer können wir dir auch gleich geben. Ja, okay. Leg jetzt mal auf und wir werden dich gleich nochmal anrufen. Okay. Alles Gute. Ja, okay, vielen Dank. Ciao. Jetzt begrüße ich Nancy und die ist 18. Nancy? Ja? Hallo. Hallo. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Du bist auch auf der Flucht vor irgendjemandem? Ja, vor meinen Eltern und vor meiner Familie, also vor meinem Bruder und meinem Vater. Wie, vor der ganzen Familie? Naja, vor meinem Bruder und meinem Vati. Vor der Mutter nicht? Nein, die macht nichts. Was ist denn da los? Naja, also meine Eltern sind Türken. Ja. Und ich bin in Deutschland aufgewachsen und bin auch Deutsche, ne? Mhm. Und die wollen mich aber in der Türkei verheiraten mit den Türken, ne? Ach du je, ja. Mhm. Ja, und bin von zu Hause abgehauen. Mhm. Wann hast du davon erfahren, was die vorhaben? Na, 2 Tage bevor es losgehen sollte, bevor ich in die Türkei kommen sollte. Wie lange bist du jetzt schon auf der Flucht und unterwegs? Seit einem Monat ungefähr. Und wo hältst du dich auf? Bei meinem Freund. Haben die versucht, dich zu finden, dich zu suchen? Ja, ich schätze mal, die wissen auch, wo ich bin, aber die kommen ja nicht rein und ich durfte nicht raus und das ist total langweilig. Das ist total langweilig. Als die dir das gesagt haben, dass du da verheiratet werden sollst in der Türkei, was war denn da dein Gefühl im ersten Moment? Da wollte ich mir umbringen. Mhm. Hast du sowas schon geahnt? Ich meine, du kennst ja auch die Sitten. Nee, ich dachte, meine Eltern würden das niemals tun. Ich meine, ich musste ja auch nicht nur mit dem Kopf gucken rennen oder so. Mhm. Aber trotzdem haben die das dann eingefädelt. Ja. Wie lange war das eigentlich schon eingefädelt, weißt du das? Ich schon seit meiner Geburt, schätze ich. War das schon versprochen? Warst du schon versprochen einem Jungen? Ja, irgendein Typen. Der lebt in der Türkei? Ja. Mhm. Als du dann abgehauen bist, wie bist du abgehauen? Durch Fenster. Und hat mir dabei das Bein gebrochen. Hast du das Bein gebrochen dabei? Naja, mein Freund war ja da, der hat mir dann weggeholt. Und ist das Bein jetzt in Gips? Mhm. Also ihr wart dann beim Arzt und... Ja. Mann, du konntest gar nichts mitnehmen an Sachen von dir? Na doch, ich habe meinen Rucksack gepackt. Mhm. Deine, nicht viel, aber wir waren einkaufen oder mein Freund war einkaufen. Hätte denn nicht die Möglichkeit bestanden, erstmal doch versuchen, mit den Eltern zu reden? Mm-mm, mit meinem Vati kann man nicht reden, der hat mir grün und blau geschlagen. Hat er schon gemacht, als ich Nee gesagt habe. Und die Mutter hält sich raus? Meine Mama hat doch so viel Angst vor Papi. Also die ist letztendlich auf deiner Seite, aber die traut sich nicht, sich durchzusetzen. Und die tut so, als wäre sie auf Papas Seite. Aber wenn wir alleine sind, dann fällt sie zu mir. Ja, nun kann das ja nicht ewig so weitergehen, dass du da bei deinem Freund hängst. Na doch, das muss so weitergehen. Ich hoffe, der behält mich. Du bist 18 Jahre, habe ich gerade gesagt, ne? Ja. Was, gehst du noch zur Schule? Ich kann ja nicht mehr zur Schule gehen. Nee, ja gut, jetzt im Moment nicht, ist mir klar. Aber vorher, was war ja, vorher habe ich Abitur gemacht. Also Abitur hast du in der Tasche? Ja, naja, wollte ich machen, ging ja nicht mehr, weißt du, Ende. Also bist du vorzeitig dann von der Schule abgegangen, ja. durch diese Flucht jetzt? Ja. Kann ja nicht mehr zur Schule gehen, dann finden sie mich ja. Also mich gibt's praktisch überhaupt nicht mehr. Und es ist gar keine Hoffnung, dass da irgendwie was sich verändern könnte? Nein, das ist der Glaube von meinen Eltern und das ist so. Die würden mich eher umbringen, als dann nicht zu akzeptieren. Nun sagst du das so. Letztendlich wissen wir beide, dass es natürlich nicht so weitergehen kann, dass du da auf ewig jetzt da eingespart in. Ja doch, das muss so weitergehen, sonst bringt er mich um oder bringt mich in der Türkei. Nancy, ich weiß, das ist, du lebst in Berlin, ne? Ja. Hör ich. Dass es überall in den großen Städten so eine Art Selbsthilfegruppen gibt von Leuten aus verschiedenen Nationalitäten. Nee, das ist ja, hier, also ich bin im Rad jetzt und meine Eltern sind in Berlin, ne? Ich bin ja bei meinem Freund jetzt. Nein, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich will darauf hinaus, dass du Kontakt aufnehmen sollst mit Frauen, mit jungen Türken, die auch in Deutschland aufgewachsen sind, die ähnliche Probleme haben wie du. Und da gibt es überall... Was ist, wenn sie mich dann finden dadurch? Ich meine, vielleicht sind da irgendwelche Leute dabei, die meinen Vater kennen. Ja, aber du bist nicht die Einzige in Deutschland, die genau dieses Problem hat. Da gibt es ganz viele junge deutsch-türkische Mädchen, die in dieser Not sind. Und da haben sich Leute zusammengetan, überall in den großen Städten, die da versuchen, gemeinsam und per Selbsthilfe da irgendetwas in die Wege zu leiten. Ich rate dir jetzt Folgendes. Leg jetzt mal gleich auf und du wirst von meiner Psychologin gleich nochmal angerufen. Die Annette wird sich jetzt ganz schnell schlau machen, was sie dir zumindest an Telefonnummer in Berlin empfehlen kann. Ich kann ja nicht nach Berlin, finden die mich denn? Du sollst ja erstmal nur telefonieren, das kannst du ja. Wir können ja jetzt auch telefonieren. Ja. Ne? Du sollst mal mit Leuten Kontakt aufnehmen, die wirklich in dieser Problematik drinstecken, wie du jetzt auch drinsteckst. Ja. Und die können dir viel besser vielleicht auch konkrete Hilfe geben, als wie wir das hier können. Auf jeden Fall bleib jetzt nicht am Telefon, leg auf, aber bleib daneben und du wirst gleich wieder angerufen von der Annette und die wird dir irgendwelche Telefonnummern und Kontaktadressen geben. Ja. Ja? Okay. Alles, alles Gute, Nancy. Danke, danke schön. Ciao. Ach, die Arme. Jetzt haben wir noch ganz kurz den Wolfgang und der ist 36. Ja, guten Morgen, Dorian. Guten Morgen. Jetzt haben wir leider nicht mehr viel Zeit. Ja. Mach's mal kompakt. Schade. Ich habe schon mal vor 2 Jahren mit dir gesprochen und zwar geht das darum, ich bin seit fast 2 Jahren jetzt auf der Flucht vor meinem Chef. Ach. Ich war Geschäftsführer eines Nachtclubs. Und ich wollte damals aussteigen aus dem Gewerbe. Ich hatte damals mit dir darüber gesprochen. Ja, so das dämmert so allmählich. Ja, und diese Sendung muss wohl jemand gehört haben. Auf alle Fälle hat er davon Wind bekommen, dass wir zusammen gesprochen haben. Und er hat mich damals gedroht. Und ich habe dann langwierig mit meiner Lebensgefährtin die Flucht geplant. Und wie das alles weitergegangen ist, das werden wir von dir morgen erfahren. Wir machen Folgendes. Das ist schade, wir wollen jetzt nicht das Ganze einfach abbrechen. Das ist interessant. Wir rufen dich morgen nochmal an. Ja. Und dann reden wir beide morgen in der Sendung nochmal. Ist gut. So machen wir das. Wolfgang. Okay. Bis dann, bis morgen. Ja, ciao. Tschüss, Dunja. So, ihr Lieben, in der Technik. Heute Nacht war Hans-Jürgen Wilde. Morgen Nacht sind wir auch natürlich wieder da. Aber mit einer ganz kleinen Änderung. Im Fernsehen erst um 12:55. Im Radio bei 1 Live pünktlich um 1 Uhr. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, morgen nicht nur über das Thema Flucht, sondern über alle möglichen und auch unmöglichen Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir reden wollt, ihr könnt uns immer schon ab 0 Uhr erreichen, unter der bekannten Nummer. Dann sind die Chancen noch viel besser und günstiger durchzukommen. Während der Sendung laufen hier unsere Telefone wirklich heiß. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, freue mich auf morgen, bin gespannt drauf und sage bye bye. Ciao.